Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Hartwig Tegler hätte da nämlich noch was für Sie im deutschen Winter, nämlich die Top 5 Filmkolumne mit den seiner Meinung nach 5 besten Filmen, die im oder auf dem Eis spielen. Würden Sie jetzt den Film starten? 1, 2, 3 und ab! Ja, irgendwann musst du vom Eis runter, kapiert? Komm schon! Lust auf den Film? Platz 5. Das Ding aus einer anderen Welt. Achtung, hier Polarexpedition 6. Von Christian Nyby und Howard Hawks, 1951. Unter der eisigen Oberfläche der Welt, zumindest in der Arktis, lauert mitunter etwas seit Tausenden von Jahren, das man doch da im Eis hätte lassen sollen. Also Sie meinen, es hat sich durch die Hitze seiner Maschinen sozusagen ins Eis eingeschmolzen? Ein Alien eingefroren in einem Eisblock, das Wissenschaftler und Militärs in ihre Forschungsstation bringen. Wir sind Äxte, wir hacken den ganzen Eisblock heraus und bringen ihn auf den Schlitten in die Maschine. Dämlich, denn das Wesen ist zwar tiefgefroren, aber trotzdem lebendig. Ein Schläfer sozusagen, um einen Fachbegriff aus dem Kalten Krieg zu nutzen. Und so war dieses Ding aus einer anderen Welt damals, 1951, synonym zu sehen zu den gefürchteten Kommunisten, die ja sowieso jede Gestalt nutzten, die USA zu unterwandern. Das Filmmonster aus dem Weltraum war übrigens eine Art Pflanze, die sich von Blut ernährt. Merke, nicht nur der ideologische Gegner, auch die Natur ist sehr, sehr gefährlich, wie wir gleich bestätigt bekommen. Doch zunächst... Platz 4, Ice Age von Chris Wedge und Carlos Saldana, 2002. Zunächst gilt zu konstatieren, dass der Animationsheld Scrat, Mischung aus Ratte und Eichhörnchen mit den Zähnen eines Säbelzahntigers, zu den Wesen im Kosmos gehört, die es schaffen, mit dem eigenen Fetisch größte Zerstörungen zu bewirken. Einmal nämlich diese Eichel ins Eis gehackt und nochmal und nochmal und schon bringt Scrat ganze Gletscher zum Bersten. Das, was da vor etwa 20.000 Jahren in der letzten Eiszeit passierte, Scrat ist schuld, findet übrigens seine direkte Fortsetzung Platz 3 in diesem gigantischen Riss im Eis The Day After Tomorrow von Roland Emmerich, 2004, der nur als Präludium für noch Grässlicheres steht. Das geht nicht nur weiter. Es wird schlimmer. Was Dennis Quaid als kritischer Wissenschaftler, ich fürchte, wir stehen am Rand eines dramatischen Klimawandels, den verbohrten Politikern, die den Klimawandel ignorieren, seit Jahren predigt, natürlich erfolglos. Und wenn das Unwetter vorbei ist, leben wir in einer neuen Eiszeit. Und so muss die Menschheit denn ein neues Ice Age erleben. Aber dass Vater Jack, Dennis Quaid, nicht nur Wissenschaftler, sondern auch fulminanter Abenteurer, Sohn Sam alias Jake Gyllenhaal, aus dem vereist tödlichen New York rettet, das ist doch immerhin erwärmend. Platz 2. King Kong von Peter Jackson, 2005. King Kong war immer Projektionsfläche für Hoffnung, Sehnsüchte und Ideologismen. Steht der gigantische Affe, der von arroganten Weißen entführt in der Hauptstadt des Kapitalismus ausgestellt wird, als Symbol für alle Unterprivilegierten? Oder ist der große Affe, der die weiße Frau entführt, eher Phallus-Symbol? Nun gut, den mit Sauriern und allerlei Monstern aus der Computerkiste bevölkerten Mittelteil des Films, naja. Doch dann ist King Kong mit Naomi Watts auf dem Eis des New Yorker Central Parks. Er rutscht, fällt auf seinen Allerwertesten. Sie in seiner gigantischen Pranke, und da haben wir schon lange vergessen, dass er computeranimiert ist. Und dann gleitet King Kong mit ihr hin und her. Ein Ballett voller Poesie und Schönheit der Bewegung. Magie auf dem Eis. Platz 1. Der Geschmack von Rost und Knochen von Jacques Audiard, 2012. Ali liebt Stephanie. Er boxt in illegalen Kämpfen. Stephanie hat beide Beine verloren. Ali bringt die Frau ins Leben zurück. Fast ist alles gut. Ali wendet sich gar seinem kleinen Sohn wieder zu, macht einen winterlichen Ausflug zu einem See. Ali wendet sich ab. Sam spielt noch auf dem Eis. Und dann ist er plötzlich weg. Eingebrochen. Mit seiner ganzen Verzweiflung und der Macht seiner Boxerfäuste schlägt Ali das Eis auf, unter dem er den ertrinkenden Körper seines Sohnes sieht. Gerade eben kann er Sam noch retten. Dann, im Krankenhaus, er ist vor einer Stunde aufgewacht, telefoniert er mit Stephanie. Ich habe mir die Hände kaputt gemacht. Und wenn man sich dessen also gewiss ist, dass das Eis unseres Lebens, auf dem wir wandeln, immer dünn ist, wir jederzeit einbrechen können, dann dürfen wir uns auch ein Happy End leisten. Lass mich nicht allein. Wohl wissend, ich lass dich nicht allein. Ich liebe dich. Dass wir nach dem nächsten Filmschnitt wieder durchbrechen können. Durchs Eis. Aber so lange tun wir einfach mal so, als ob alles schon gut wird. Genau.